auf Wünsche und Reklamationen reagieren. A3. Einige Gäste rufen an der Rezeption an. Wie ist der Tonfall der Gäste in den Dialogen 1 bis 6? Hören Sie und notieren Sie. Dialog 1. Die Steckdose im Bad funktioniert nicht. Es kommt gleich jemand.